was Gutes und du bekommst etwas Schlechtes zurück. Im Leben ist es nicht so einfach zu sehen, die kleinen der Dinge, die dich noch erfreuen. Verwische die Tränen, die einst deine Wangen so zierten. Egal was die Menschen probierten, sie konnten das Ruder nicht reißen, um in andere Richtung zu reisen. Volle Fahrt nimm sie voraus in eine Welt, die einem Albtraum immer mehr zu gleichen erscheint. Selbst wenn die Sonne der Dunkelheit weicht, fangen Menschen nicht an, die Zeichen der Zeit allmählich für sich zu begreifen. Es lässt mich im Geiste verzweifeln zu wissen, dass ich unter ihnen noch weile. Jede Zeile für Zeile, die ich so darbiete, sind Bruchstücke auf leerem Papier. Innerlich bin ich verblutet, doch mein Körper ist immer noch hier. Gefangen im Kreislauf der Dinge von Leben und Tod, obwohl ich mich diesem Entzug auf den Gegenwart, die Vergangenheit, die mich wieder einholt. Begleite mich mit diesem Boot, das in Richtung Sonnenuntergang segelt. Die Menschen, sie kennen nicht mein wirkliches Wesen, das in mir schlummert und ruht. Von Zeit zu Zeit erwacht es mit endloser Wut und desto weiter zur immer weiter anwächst durch die Sünde, die sich auf ewig niemals vergessen lässt. Ist es Sünde zu lieben, wenn du einmal liebst? Warum musste ich fallen in die Tiefe so tief, nachdem man mich vorher verflucht? Laut den Worten der Bibel bin ich etwas Schlechtes, doch ich schau mir diese Welt genau an, um zu wissen, worin man das Schlechte sucht. Sie können nur die eine Seite, offensichtlich, was man zeigt, doch verborgen bleibt diese Bewusstseinsstufe, eine Treppe, die bis hoch in den Himmel des Horizonts reicht. Die Besorgung in den Himmel des Horizonts reicht.